Und ich komme, um dich zu holen für meinen Bruder. Blut ist dicker als Wasser, ich drücke die Kugel für meinen Bruder. Zeugenaussage sitze da und ich schweige für meinen Bruder. Trinke die Flasche, ziehe die Waffe für meinen Bruder. Stehe im kalten Regen, ich bin verwirrt. Jeder nennt dich Bruder, aber keiner riskiert. Gott vergebe, vergebe, vergebe. Ich liebe meine Cousins, doch wir sind alle aufgewachsen wie ein Bruder. Steche, wenn es sein muss, gehe über Leichen für meinen Bruder. Mein Leben der Familie bis der Totensohn. Wir stehen, wir fallen, zusammen sitzen alle im selben Boot. Wir tragen keine Schutzweste, La Familia. Ein Bruder bleibt ein Bruder und ein Bruder ist immer da. Egal was passiert, wir stehen und fallen zusammen wie ein Bruder. Holt uns auch der Sensenmann, spucke ich auf ihn für meinen Bruder. Drücke das Blei, jage dich durchs Viertel für meinen Bruder. Narben erzählen Geschichten, ich hab sie erlebt mit meinem Bruder. Augenkontakt reicht und ich weiß, was du mir sagen willst, Bruder. Viele Gerüchte, viele Geschichten, was bleibt, ist dein Bruder. Erinnerungen spiegeln das Leben wieder mit meinem Bruder. Gefangen in der Zelle, Striche an die Wände, alles Ehrensache, Bruder. Mein Leben der Familie bis der Totensohn. Wir stehen, wir fallen, zusammen sitzen alle im selben Boot. Wir tragen keine Schutzweste, La Familia. Ein Bruder bleibt ein Bruder und ein Bruder ist immer da. Bis der Totensohn. La Familia, ein Bruder ist immer da. Von Angesicht zu Angesicht, wir bleiben Brüder. Nacht auf den Dächern laufen Nachtgestalten, formen unsere Brüder. Vertrau nie den Falschen, Getränke müssen kalt stehen. Halb voll das Glas und der Richter lässt uns gleich gehen. Abgefucktes Leben, keiner kann's uns nehmen. Wir stehen zusammen vor den Abgrund mit den Brüdern. Voll kontrolliert, sag dreimal RM in den Spiegel und guck, was passiert, hab riskiert und gelernt. Trete nicht zurück, ein Bruder bleibt auch stehen, wenn das Leben manchmal kippt. Gefesselt und gefoltert fühlt man sich, wenn alles scheiße läuft. Alles auf einer Karte und gewinne den Erfolg. Lachen mit dem Bruder, fallen mit dem Bruder. Halt dein Kopf immer oben, es läuft meistens aus dem Ruder. Kämpfe mit dem Bruder, siege mit dem Bruder. Hoffe mit dem Bruder, es läuft mit dem Bruder. Bis der Totensohn. Und ich werde es nie vergessen. Damals mit Max noch bei Bauer gesessen. Rappen und texten wir einfache Sätze. Das Gras war das Beste, wir brachen Gesetze. Clubzeiten klar, LAC am Start. Was für ein Jahr, waren jeden Tag da. CKC folgte, der Stadtkrug besetzt. Betrunken vom Schnaps, alte Liebe war weg.